Im Süden der Türkei sind derzeit rund 250 Bundeswehrsoldaten mit Patriot-Flugabwehrraketen stationiert. Ihre Aufgabe, sie sollen den NATO-Partner Türkei vor Angriffen aus dem Nachbarland Syrien schützen. Die Regierung in Ankara hatte 2012 um die Unterstützung der NATO gebeten, weil im Grenzgebiet der Türkei mehrfach Granaten aus Syrien eingeschlagen waren. Nun teilt das Bundesverteidigungsministerium heute mit, dieser Türkei-Einsatz wird beendet. Soldaten und Patriots werden in den nächsten Monaten abgezogen. Da fragen wir nach bei Rolf Clement, unserem Verteidigungsexperten, was ist denn der Grund dafür? Der Grund dafür ist einmal, dass es diese Gefahren, ja, wenn es es überhaupt jemals gegeben hat, nicht mehr so gibt. Der Anlass war, Sie sagten es, der Granateneinschlag auf der türkischen Seite von Seiten der Syrer, aber hauptsächlich der damalige Einsatz von Giftgasraketen innerhalb Syriens. Da hatte die Türkei Angst, dass eine solche Rakete mal zufälligerweise in Anführungsstrichen in die Türkei fliegt. Und vorher im Jahr 2012 gab es den Abschuss eines türkischen Kampfjets über dem Mittelmeer. Da geht man auch davon aus, dass das die Syrer waren. Also von daher gab es damals eine andere politische Lage und da hat die Türkei gesagt, wir brauchen hier Solidarität, wir brauchen Unterstützung und dann hat die NATO gesagt, wir machen das mit diesen Flugabwehrraketen. Aber schon damals war eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass es wirklich zu einem Angriff kommt. Mittlerweile scheint die syrische Armee dazu gar nicht mehr in der Lage zu sein. Das jedenfalls berichten die Geheimdienste. Sie haben kaum noch solche Raketen, die darüber reichen könnten. Und die politische Situation hat sich ja auch etwas verändert. Das heißt aber erstmal, die deutschen Soldaten haben in den letzten Monaten da nur rumgesessen und die Patriots sind sowieso nicht zum Einsatz gekommen. Also sie sind nicht zum Einsatz gekommen, rumgesessen haben die natürlich nicht, da wurde Ausbildung betrieben. Sie haben natürlich immer wieder geguckt, die waren ständig in Alarmbereitschaft für den Fall, dass etwas gekommen wäre. Sie haben ständig die Radarschirme beobachtet, sie haben da schon was getan, aber das muss man schon einräumen, besonders nicht langweilig, besonders unterhaltsam war dieser Einsatz, nicht wenn man das mal so salopp sagen darf. Offiziell heißt es auf jeden Fall, die Bedrohungslage ist nicht mehr gegeben, aber viele vermuten natürlich schon, dass es eine Reaktion sein könnte auf die türkischen Angriffe, auf die PKK und die Aufkündigung des Friedensprozesses mit den Kurden. Ist da was dran? Da kann was dran sein. Es gibt schon eine Situation, wo die NATO sagt, meine Güte, wir geben der Türkei die Solidarität. Wo bleibt eigentlich die Gegensolidarität? Die Türkei hat Dschihadisten, hat Kämpfer für die IS-Armee durchgewunken, durchgelassen, hat aber bei dem Nicht-Einreisen-Lassen von Kurden nach Syrien bewiesen, dass sie ihre Grenze doch sichern kann. Das hat natürlich in einigen Staaten zu großen Fragezeichen, ja manchmal auch zu Empörung geführt. Und dann jetzt die neue Situation, dass sie jetzt zwar gegen die IS vorgehen, aber gleichzeitig auch gegen die Kurden. Das hat schon dazu geführt, dass das Gefühl der Solidarität nicht mehr ganz so ausgeprägt war bei vielen europäischen Staaten. Hinzu kam, dass auch die Amerikaner überlegen, ihren Verband abzuziehen. Dann würde der NATO-Einsatz insgesamt beendet. Also insofern kommt beides zusammen, militärisches wie politisches, was dazu führt, dass man sagt, jetzt nicht mehr. Wie gestört ist denn das Verhältnis der Türkei zu anderen NATO-Staaten im Moment? Ja, das ist natürlich das, was ich gerade eben gesagt habe, sehen alle so, ne? dass sie sagen, hier gibt es einen Bedarf an Abgrenzung in der Grenze, dass unsere Kämpfer da nicht einfach durchgewunken werden. Das haben nicht nur wir, das haben nicht nur die Deutschen festgestellt, das haben auch Franzosen und andere festgestellt, von denen Leute auch dort kämpfen. Also die Diskussion war schon relativ breit und das letzte NATO-Kommuniqué, als der IS-Anschlag in der Türkei stattgefunden hat, der war ja auch, naja, ich sag mal, von vorsichtiger Solidarität geprägt. In anderen Situationen dieser Art, 11. September 2001, USA, hat die NATO sehr viel deutlicher reagiert, als ein solcher Anschlag stattgefunden hat. Von daher sieht man daran schon, dass die Türkei zurzeit nicht der beste Verbündete ist. Rolf Clement, vielen Dank für diese Information und die kleinen Störungen bitten wir zu entschuldigen. Vor 70 Jahren, am 15. August 1945, verkündete der damalige japanische Kaiser Hirohito in einer Rede die Kapitulation seines Landes im Zweiten Weltkrieg. Japan war ja im Krieg mit Nazi-Deutschland verbündet, das jedoch schon im Mai 1945 kapituliert hatte. Und Hirohitos Sohn ist jetzt Kaiser Akihito. Der brachte heute zum 70. Jahrestag seine Reue für die japanischen Kriegsverbrechen zum Ausdruck. Und das ganze Land gedenkt der Millionen Toten.